Warum will ich mir erstmal den geangelten Fisch hier unter der Lampe ansehen? Nanu? Aber sagen Sie um Himmels Willen, was soll das denn sein? Das ist meine Brille. Ja, Sie lachen. Das ist meine Brille, leider. Das nennen Sie Brille? Ich glaube, Sie sind mit Absicht komisch. Ja, meine Brille, Sie haben recht. Vielleicht sieht sie ein bisschen komisch aus. Mit diesen Gasmasken, grauen Bändern, die man um die Ohren machen muss. Man kriegt so ein graues Uniformgesicht davon. So ein Gasmaskengesicht. Aber es ist ja auch nur eine Gasmaskenbrille. Gasmaskenbrille? Gasmaskenbrille. Die gab es für die Soldaten, die eine Brille trugen, damit sie auch unter der Gasmaske was sehen konnten. Aber warum laufen Sie denn jetzt noch damit herum? Haben Sie denn keine richtige? Nein. Gehabt, ja. Aber die ist mir kaputt geschossen. Daher habe ich auch hier die Schramme am Auge. Nein, schön ist sie nicht, aber ich bin froh, dass ich wenigstens diese habe. Sie ist außerordentlich hässlich, das weiß ich selbst. Und es macht mich manchmal auch unsicher, wenn die Leute mich auslachen. Aber letzten Endes ist das egal. Ich kann sie nicht entbehren. Ohne Brille bin ich rettungslos verloren. Wirklich, vollkommen hilflos. Ja? Dann geben Sie das abscheuliche Gebilde mal schnell her. Da. Was sagen Sie nun? Nein, die bekommen Sie erst wieder, wenn Sie gehen. Außerdem ist es beruhigender für mich, wenn ich weiß, dass Sie so vollkommen hilflos sind. Wirklich, viel beruhigender. Ohne Brille sehen Sie auch gleich ganz anders aus. Ich glaube, Sie machen nur so einen trostlosen Eindruck, weil Sie immer durch diese grauenhafte Gasmaskenbrille sehen müssen. Ja, jetzt sehe ich ja alles nur noch ganz verschwommen. Geben Sie sie wieder raus. Ich sehe ja nichts mehr. Sie selbst sind mit einem Mal ganz weit weg. Ganz undeutlich. Wunderbar, das ist mir gerade recht. Und Ihnen bekommt das auch besser. Mit der Brille sehen Sie ja aus wie ein Gespenst. Ja, vielleicht bin ich auch nur ein Gespenst. Eins von gestern, das heute keiner mehr sehen will. Ein Gespenst aus dem Krieg, für den Frieden provisorisch repariert. Und was für ein griesgrämiges, graues Gespenst. Ich glaube, Sie tragen innerlich auch so eine Gasmaskenbrille. Sie behelfsmäßiger Fisch, Sie. Spinnen Sie nicht. Lassen Sie mir die Brille. Ist ganz gut, wenn Sie mal einen Abend alles ein bisschen verschwommen sehen. Passen Ihnen denn wenigstens die Hosen? Na, das geht ja gerade. Da, nehmen Sie mal die Jacke. Na, erst ziehen Sie mich aus dem Wasser und lassen Sie mich gleich wieder ersaufen. Das ist ja eine Jacke für einen Athleten. Welchem Riesen haben Sie die denn gestohlen? Der Riese ist mein Mann. War mein Mann. Ihr Mann? Ja. Oder dachten Sie, ich handle mit Männerkleidung? Wo ist er, Ihr Mann? Verhungert, erfroren, liegen geblieben. Was weiß ich. Seit Stalingrad ist er vermisst. Das war vor 3 Jahren. In Stalingrad? In Stalingrad, ja. Ja, in Stalingrad. Da ist mancher liegen geblieben. Einige kommen auch wieder. Und die ziehen dann das Zeug an von denen, die nicht wiederkommen. Der Mann, der Ihr Mann war, der Riese war, dem dieses Zeug gehört, der ist liegen geblieben. Und ich? Ich komme nun her und ziehe sein Zeug an. Das ist schön, nicht wahr? Ist das nicht schön? Und seine Jacke ist so riesig, dass ich fast darin ersaufe. Ich muss sie wieder ausziehen. Doch, ich muss wieder mein nasses Zeug anziehen. Ich komme um in dieser Jacke. Sie erwürgt mich. Ich bin ja ein Witz in dieser Jacke. Ein grauenhafter, gemeiner Witz, den der Krieg gemacht hat. Ich will die Jacke nicht mehr anhaben. Sei still, du Fisch. Behalt sie an, bitte. Du gefällst mir so, Fisch. Trotz deiner komischen Frisur. Die hast du wohl auch aus Russland mitgebracht, ja? Mit der Brille und dem Bein noch diese kurzen kleinen Borsten. Siehste, das habe ich mir gedacht. Du musst nicht denken, dass ich über dich lache, Fisch. Nein, Fisch, das tue ich nicht. Du siehst so wunderbar traurig aus, du armes graues Gespenst. Ich könnte heulen, wenn du mich so ansiehst mit deinen trostlosen Augen. Du sagst gar nichts? Sag was, Fisch, bitte. Sag irgendetwas. Es braucht ja keinen Sinn zu haben, aber sag was. Sag was, Fisch, es ist doch so entsetzlich still in der Welt. Sag was, dann ist man nicht so allein. Bitte mach deinen Mund auf, Fischmensch. Bleib doch nicht den ganzen Abend stehen. Komm, setz dich hier neben mich. Nein, nicht so weit weg. Komm, du kannst ganz ruhig nah rankommen. Du siehst mich ja doch nur halb verschwommen. Komm, mach meinetwegen die Augen zu. Komm und sag was, damit etwas da ist. Fühlst du denn nicht, wie grauenhaft still es ist?